Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 22. Juli 1800. Vorgestern erhielt ich zwei Briefe von dir, und seit dieser Zeit beschäftige ich mich mit Planen, unsere Zusammenkunft in Lauchstädt möglich zu machen. Gestern kommt noch die Nachricht von dem Schauspieler Becker, dass du den 2. August in Lauchstädt eintreffen willst. Mich verlangt sehr, dich zu sehen, und ich hoffe, die Reise ausführen zu können. Aber Gewissheit kann ich dir heute noch nicht schreiben. In meiner Lage ist eine solche Reise mit manchen Schwierigkeiten verknüpft und erfordert manche Verabredungen mit meinen Kollegen. Am meisten kommt es aber darauf an, ob meine Frau und übrige Familie gesund ist. Denn von den meinigen kann ich mich nicht so lange trennen. In dieser Woche erfährst du noch, ob und wann ich reise, dafern nicht ein unerwartetes Hindernis eintritt. Hierbei erhältst du die Maria zurück. Ich habe eine Abschrift behalten, die größtenteils Minna gemacht hat. Hoffentlich sprechen wir bald noch darüber, und ich verspare bis dahin, dir noch einige Bemerkungen darüber mitzuteilen. Für jetzt nur noch ein paar Worte über den Helden der Tragödie. Dass ihn der moralische Wert nicht bestimmen darf, bin ich ganz einverstanden, und ich muss mich in meinen Bemerkungen über den Wallenstein nicht ganz deutlich genug ausgedrückt haben, wenn du das Gegenteil darin gefunden hast. Aber einen absoluten persönlichen Wert, eine Hoheit der menschlichen Natur, fordere ich von der Hauptfigur des tragischen Gemäldes. Ohne diesen persönlichen Gehalt würde uns auch die Handlung nicht interessieren. Sie könnte vielleicht Furcht und Mitleid erregen, aber selbst Aristoteles will, dass dieselben gereinigt sein sollen. Und zur Veredelung unserer Teilnehmung gehört das Idealische der Personen. Auch deine Maria ist idealisiert. Du hast durch die neue Anordnung des Wallenstein auf einem Wege gerade eben das geleistet, was ich vermisste. Der Eindruck von Wallensteins Charakter, mit dem man am Schluss der Piccolomini entlassen wurde, war ihm nicht günstig. Bei Wallenstein ist nur das Ganze idealisch. In einzelnen Momenten erscheint er nicht immer zu seinem Vorteil. Jetzt sind die Stellen, wo er im Schatten steht, den anderen näher gerückt, und der Totaleindruck gewinnt dadurch. In den Piccolomini bleibt er jetzt eine dunkle, große Gestalt im Hintergrunde, deren Umrisse wir nicht deutlich erkennen, von der wir aber aus der Wirkung auf andere Personen desto mehr ahnen. Die Stümperei beim Idealisieren besteht, deucht mich, nur in der Personifizierung leerer Abstrakter. Der echte Künstler gibt seinen Gestalten so viel Bestimmtheit als möglich, aber bei aller Beschränkung, die mit jeder Bestimmtheit verbunden ist, bleibt in dem unendlichen Gebiete der Fantasie noch Spielraum genug für den Betrachter übrig. Über den Stoff deines neuen Stücks kann ich mir nicht versagen, allerlei Hypothesen zu machen. Vor Böttiger wirst du dich diesmal wohl in Acht nehmen. Zur Literatur über Hexen und Hexenprozesse lege ich einige Büchertitel bei. In den Unterstrichenen, glaube ich, wirst du am meisten finden, wenigstens etwa weitere Nachweisungen. Ich selbst besitze nichts darüber. Gessler ist noch hier, aber leidet wieder an den Augen. Dein Körner.